Hier ist Peters Inforadio. Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz geht in seine letzte Runde. Prominente Unterstützung kam nun aus Sachsen. Der Vorsitzende der NPD-Fraktion im Landtag von Sachsen, Holger Apfel, besuchte eine Wahlkampfveranstaltung des NPD-Kreisverbandes Westerwald. Peters Inforadio hat mit ihm gesprochen. Herr Apfel, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben zu diesem Interview. Wie ist denn so die allgemeine Situation im Moment im Parlament in Dresden? Die NPD ist nach wie vor natürlich gesellschaftlich stigmatisiert. Sämtliche Initiativen, die von uns im Sächsischen Landtag eingebracht werden, werden im Bauschen Bogen abgelehnt. Die Sozialdemokraten tun sich da besonders negativ hervor, die sich sogar im Landtag nicht entblöden festzustellen. Sie können Anträge stellen, wie sie wollen. Sie können fachlich noch so fundiert sein. Wir werden sie im Bausch und Bogen ablehnen. Das muss man nüchtern erstmal analysieren, dass grundsätzlich alle Oppositionsparteien keine Chancen haben, ihre Anträge und Initiativen durchzubringen. Aber ich denke, wir haben uns in den letzten 15 Monaten als Stachel im Fleisch der Etablierten doch durchsetzen können. Wir haben eine ganze Reihe von politischen Tabuthemen auf die Tagesordnung der aktuellen politischen Debatte in Dresden platzieren können, sodass wir doch ein ernstzunehmender Faktor für unsere politischen Gegner geworden sind. Der Austritt von drei Abgeordneten aus der Landtagsfraktion war ja für uns alle nun ein großer Schock. Wie geht die Fraktion damit um? Nun, auch die NPD-Fraktion war natürlich sichtlich irritiert, ob dieser Austritte. Es hat sich im Vorfeld abgezeichnet gehabt, dass die drei Herrschaften nicht zu halten sein würden. Immer wiederkehrende Versuche, sie zu integrieren in die Fraktionsgemeinschaft, haben nicht funktioniert. Im Nachhinein sollte sich natürlich herausstellen, warum es nicht funktionieren konnte, da sich zumindest im Fall der Herrschaften Schmidt und Bayer herausgestellt hat, dass sie seit über einem halben Jahr im Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes gewesen sind. Fachlich stellen die Austritte der drei Aussteiger keinen Verlust dar. Wir haben mal eine Analyse gemacht zum Stichtag 01.01.2006, haben diese drei Herrschaften zu sämtlichen parlamentarischen Initiativen, die der NPD-Fraktion eingebracht hat, 2,3% beigesteuert. Und allein das Verhalten der drei Aussteiger in den letzten beiden Plenarwochen im Januar und im Februar machen deutlich, wohin ihr Weg geht, nämlich ins politische Nirvana. Zwei der drei Abgeordneten waren überhaupt nicht da, kassieren natürlich nach wie vor ihre Abgeordnetendiäten. Und der Abgeordnete Schmidt, der alle drei Tage da war, der hat sich dadurch letztendlich ausgezeichnet, dass er sein Abstimmungsverhalten an die CDU angepasst hat. Selbst im Antrag gegen Rechtsextremismus zur Verurteilung rechter Aktivitäten in Sachsen hat er zugestimmt. Das macht deutlich, dass die Aussteiger sich nur noch als Wurmfortsatz der CDU verstehen, wo sie ohnehin am liebsten politischen Unterschlupf finden würden. Und insgesamt kann man sagen, dass der Austritt der drei die Partei nicht geschwächt, sondern eher gestärkt hat. Die Mannschaft ist stärker zusammengerückt und ich muss sagen, wir haben zurzeit wirklich ein sehr harmonisches Verhältnis innerhalb der Fraktion, aber auch innerhalb des Landesverbandes. Und was mich besonders positiv stimmt, ist, dass in den letzten 8 Wochen gerade mal 45 Leute aus der NPD ausgetreten sind im Zuge der Aussteigeraffäre, aber auf der anderen Seite über 110 neue Mitglieder zur NPD dazugekommen sind. Wir konnten zwei Kreisverbände neu gründen. Also die NPD ist nach wie vor im sächsischen Land eng verhaftet, eng verwurzelt. Und auch die Meinungsumfrage, die jüngste Meinungsumfrage bei Emnet, sieht uns auf jeden Fall wieder im Landtag. Das zeigt also, dass also auch in der Bevölkerung die Aussteigeraffäre keine großen Nachteile für die NPD mitgebracht hat. Noch eine andere Frage. Da war ja jetzt dieser Brandanschlag in Altenberg in Sachsen. Weiß man da schon etwas Genaueres? Das wird ja nun auch alles den Rechten grundsätzlich in die Schuhe geschoben. Ja, es ist schon absurd, dass ausgerechnet einem volkstreuen Gastwirt, dass bei einem solchen Brandanschlag unterstellt wird, dass es Rechte seien, nur weil dieser volkstreue Gastwirt nicht mehr in der NPD ist. Deswegen wissen alle nach wie vor, dass der Herr Giemser Patriot ist. Bei ihm finden viele volkstreue Veranstaltungen statt und ich meine, es ist schon absurd anzunehmen, wenn es denn Leute aus dem rechten Spektrum wären, dass diese auch noch, um auf sich selber hinzuweisen, Hakenkreuze schmieren. Und ich denke mal, ähnlich wie schon 1957 bei den Hakenkreuzschmierereien an der jüdischen Synagoge, die der Deutschen Reichspartei zugeschrieben wurde, ist es ganz offensichtlich, dass dies eine Aktion unserer politischen Gegner ist. Hakenkreuzschmierereien sind ja normalerweise, man kann schon fast sagen, das Markenzeichen der Antifa. Wenn die irgendwo einen Anschlag begehen und die Schuld auf die Rechten schieben wollen, dann malen die einfach ein paar Hakenkreuze an die Wand und das ist es dann. Ich habe gehört, dass die Spur in Richtung Antifa führt. Können Sie das bestätigen? Das sind auch die Erkenntnisse, die sowohl der Wirt wie auch die NPD-Fraktion bisher haben. Wir haben natürlich sofort Kontakt zu dem Herrn Giemser aufgenommen, ihm also auch jegliche Unterstützung der NPD-Fraktion bei der Aufklärung dieses Vorfalls über das parlamentarische Instrumentarium, kleine Anfragen, jedenfalls große Anfrage an die Staatsregierung und Ähnlichem, dann entsprechend auf die Spur zu gehen. Und ich bin zuversichtlich, dass die politischen Zusammenhänge entlarvt werden können. Und es ist wirklich schon also ein unglaublicher Akt. Es hat wirklich die politische Gewalt in Sachsen, hat wirklich eine neue Dimension angenommen. Der erste Meilenstein der politischen Gewalt wurde eigentlich schon in Dresden gesetzt, als ein Brandanschlag auf den Firmen-LKW des NB-Aktivisten Friedhof Richter in Dresden vorgenommen wurde mit einem Sachschaden von über 20.000 Euro, wo auch Menschen hätten verletzt werden können. Aber man muss sich vorstellen, dass im Hotel über 20 Hotelgäste an diesem Abend stationiert waren, die dort übernachtet haben. Unpolitische Gäste und trotzdem wurde in diesem Moment ein Brandanschlag auf das Objekt vorgenommen. Das zeigt, dass die Linken, dass die Antifa keinen Halt vor politisch motivierter Gewalt macht. Noch eine andere Frage, Stichwort Halbe. Bei der Demo in Halbe hat es ja ziemlich schikanöse Personenkontrollen gegeben und soweit ich weiß, sind die Rechten ja auch von der Polizei unter irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen an der Ausübung des Demonstrationsrechts gehindert worden. Sie haben ja einen Brief geschrieben, wie ich gehört habe, an den zuständigen Polizeiobersten und ihn daran aufgefordert, die Sache klarzustellen. Was denken Sie, wie die Sache ausgehen wird? Die Sache wird ausgehen wie das berüchtigte Hornberger Schießen. Das ist die traurige Realität im BRD-Absurdistan. Da geben wir uns keine Illusionen hin. Wir haben es gerade auch in Dresden im Zusammenhang mit dem 13. Februar feststellen müssen, wo binnen weniger Tage offenkundige Rechtsbrüche von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. Es hat gerade mal 14 Tage gedauert, dass die Verantwortlichen, die dazu aufgerufen haben, Straßenblockaden zu bilden oder sich aktiv beteiligt haben, über dies Landtagsabgeordnete, dass die politische Staatsanwaltschaft binnen von 2 Wochen die Verfahren eingestellt hat. Und so wird es natürlich auch mit den Strafanzeigen im Zusammenhang mit Halbe laufen, mit ähnlichen Aktionen. Aber trotz allem ist es wichtig, dass wir den Apparat unserer politischen Gegner beschäftigen, dass sie zumindest sehen, dass wir nicht gewillt sind, dieses offenkundige Unrecht hinzunehmen, sondern wir werden aktiv die Unrechtmaßnahmen gegen die volkstreue Opposition auf die Tagesordnung setzen. In Sachsen haben wir die Möglichkeit der parlamentarischen Nachbereitung, beispielsweise der Vorfälle in Dresden, über aktuelle Stunden, über kleine und große Anfragen. Und das werden wir natürlich in Zukunft viel intensiver tun. Und ich hoffe, dass auch die DVU-Fraktion ihren Beitrag im Zusammenhang mit den Vorkommnissen in Halbe tragen wird. Noch eine letzte Frage, Herr Apfel. Wie sind denn die Pläne für die Zukunft in der Fraktion in Sachsen? Nun, die NPD ist in den letzten 15 Monaten zum Stachel im Fleisch der Etablierten geworden. Wir arbeiten natürlich daran, unsere Arbeit weiter zu professionalisieren, auch Gegenöffentlichkeit noch stärker auszubauen. Auf der einen Seite natürlich über neue Medien, übers Internet, aber natürlich auch Aufklärungsschriften in noch stärkerem Maße in die Öffentlichkeit hineinzutragen, quasi als Gegenpol zu der Totschweigespirale der Massenmedien. Es ist klar, dass mit 9,2% im Sächsischen Landtag kein Schlusspunkt gesetzt sein wird. Die NPD rückt immer stärker vor in die Mitte der Gesellschaft, wie wir bei dem Bürgerbegehren gegen die Zwangseingemeindung von Reinhardsdorf-Schöner feststellen konnten, wo 93% sich für das NPD-Bürgerbegehren ausgesprochen haben. Das lässt mich doch eigentlich positiv in die Zukunft blicken, dass die NPD in Sachsen zukünftig noch stärker politische Verantwortung für die Deutschen in diesem Land übernehmen wird. Herr Apfel, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gern geschehen. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.